deine Liebe, indem du dich uns hinwiesst. Du zeigst uns die Güte des Vaters. Du kündest von seiner Liebe zu uns. In aller Not und Traurigkeit wirst du uns niemals verlassen. Dein Brot gibt uns Kraft auf dem Weg des Lebens. Dir sei Lob und Dank. Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 9, Geht nicht auf, wie in den Sorgen dieser Welt. Nummer 3, 2, 3.